Diskussion. Das Zusammenleben mehrerer Generationen, die heutigen 18- bis 23-Jährigen, sind dazu wohl kaum geeignet. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie, wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Kommunikationsstrategien der Jugendlichen. Sozialgefühl der Generation Z. Abhängigkeit von den Eltern. Konflikte in der Familie. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Doch, ganz gewiss. Unsere Generation kommt mit jedem prima aus und ist daher besonders geeignet, mit anderen Generationen zusammenzuleben. Die heutigen Jugendlichen zeigen sich aufgeschlossener und werden dadurch viel erträglicher für ihre Umgebung. Ich glaube sogar, dass sie auch reifer wirken und mehr Sozialgefühl haben. Ich zum Beispiel will das Leben meiner Vorfahren kennenlernen und höre mir gerne Geschichten von meiner Oma an. Wir haben gelernt, die älteren Generationen zu respektieren. Ich finde also, wir haben keinerlei Probleme, wenn es ums Zusammenleben mit unseren Eltern oder Großeltern geht. Stellen Sie sich mal die Szene vor. Sie machen gerade ein Selfie im Badezimmer. Oma kommt rein und weiß nicht, wozu das gut sein soll. Sie kann nicht einmal den Computer herunterfahren. Na und? Und ich kann nicht Strudel backen. Wo liegt hier das Problem? Oma kann mich aber bekochen, für mich das Saubermachen erledigen, ob sie nebenan oder im selben Haushalt lebt. Jugendliche verstehen es, andere auszunutzen. Generation Z findet sogar ihre eigenen Eltern nervig. Besonders Fragen wie, solltest du nicht lernen, anstatt mit deinen Freunden zu skypen, lösen gleich Wutausbrüche bei Jugendlichen aus. Ja, das ist aber nur deshalb der Fall, weil wir nicht so stark unter Leistungsdruck stehen. Eltern muss man erklären können, warum Schule für uns oft nur eine Nebensache ist. Wir benehmen uns für unser Alter reif und zeigen mehr Verständnis für unsere Eltern. Und so lässt sich ein Teil der Konflikte zu Hause eliminieren. Positiv ist auch zu bewerten, dass Eltern sehr viel von uns lernen können. Unser ausgeprägtes Selbstbewusstsein führt zu einer deutlichen psychischen Entspannung. Wenn Eltern dies nicht als Desinteresse deuten, ist schon ein weiteres Streitthema aus dem Weg geschafft. Meckert Ihr Vater etwa nicht, wenn Sie dabei Facebook stundenlang plaudern? Doch, aber wenn ich ihm sage, dass ich gerade die Hausaufgaben bespreche, zieht er sich wieder zufrieden zurück. Sehen Sie, das nenne ich Kommunikation. Und dann wäre hier noch das Argument, dass Generation Z sehr stark von ihren Eltern abhängig ist. So dient es unserem eigenen Interesse, länger im Familiennest zu bleiben.